So, dann auch willkommen an alle Zuhörer, die sich das im Mumble nachträglich anhören, zu unserer Landesvorstandssitzung, heute ein bisschen vorgezogen auf den 11. Mai. Wie schon gesagt, beschlussfähig mit Marc und Andreas. Und wir kommen zum ersten Punkt, dem Beschluss des letzten Protokolles, in dem, wie ich vorhin gesehen habe, noch zwei oder sogar drei offene Punkte für mich waren. Ja, kurz als Hintergrund, habe ich nie geschafft. Letzten 3 Wochen waren sehr voll, von allem möglichen Zeug geprägt. Deswegen würde ich mich hier auf jeden Fall enthalten bei der Abnahme des Protokolls. Ihr könnt euch gerne darüber unterhalten. Wenn wir das zu zweit annehmen, dafür sind, ist es dann angenommen, wenn du dich enthältst? Wir sind bloß zu dritt. Korrekt. Nein, ist es nicht. Enthaltung auch von Abwesenden zählt ja dann als Nein. Oder haben wir das nicht so in unserer GO definiert? Ich dachte. Jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Weil eigentlich müssen wir doch mit Mehrheit zustimmen. Und wenn sich einer enthält und zwei nicht da sind, dann. Aber wir haben ja Zeit, wir gucken mal. Nö, ich nehme alles zurück. Da steht einfach nur was von einfacher Mehrheit in der Vorstandssitzung. Korrekt, soweit war ich. Oh, das heißt, ihr dürft entscheiden. Und dann bitte. Kann auch sein, dass wir irgendwas in einem anderen Gremium drin haben. Ja, dafür. Dafür. Was war das? Ich habe die Mail hier rumgeschickt und habe das mit dem Dafür. Freifunkserver nicht geklärt. So, okay, damit ist das Protokoll trotz Enthaltung angenommen. Wir haben es 21:01 und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt Berichte. Ich fange dann gleich an zu schreiben. Ich war am Samstag bei Lilly in Leipzig zur schönen Eröffnung einer 17 Millionen teuren und wunderhässlichen Kirche mitten in der Innenstadt von Leipzig. Haben da ein bisschen zusammen mit der Giordano-Bruno-Stiftung unseren Unmut gegen das Ereignis da klar gemacht und haben nebenbei ein bisschen gegrillt. Am Freitag war ich beim BGE-Treffen hier in Dresden zum dritten Mal dann und habe mich abends noch mit einer Jungunternehmergruppe getroffen, wo hier in Dresden. Ansonsten war die letzten Wochen nie viel. Ich habe die letzten Tage ein bisschen mehr gemacht, habe mal ganz viele liegende Mails abgearbeitet, die ganze OTS-Sache kurz ein bisschen bereinigt, weil dort irgendwelche Mailinglisten-Mails aufliefen. Das passiert jetzt übrigens nie mehr. Und ja, bin gerade wieder am Sammeln und Aufarbeiten. Wieso hast du die jetzt alle gesperrt oder was? Ich habe uns von den Mailinglisten abgemeldet. Es Ja, gab ich eine war. Ich war. Adresse, es gab eine Adresse, wir waren auf der Mailingliste angemeldet. Naja, warte mal. Das ist ja vorneweg auch nicht passiert. Ich bin mir nämlich da nicht sicher gewesen. Ich habe ja auch einiges eine Warnung geschickt. Ob das nicht einfach ist, wenn die Leute an die Mailingliste schreiben und den Vorstand ins CC nehmen und der zurückschreibt, drauf geht, allen Antworten, dass er uns das schickt. Also ich denke immer, wir sind da als unsere Vorstands-E-Mail-Adresse hängt da irgendwo im CC mit drin. Und deswegen kriegen wir das, weil vorneweg haben wir die auch nicht bekommen. Es hat ein Inhaber einer E-Mail-Adresse eine Umleitung auf uns gemacht. Ich konnte diese E-Mail-Adresse dann auch von allen Mailinglisten abmelden. Ein Troll. Korrekt. Na fein. Also ja, eventuell macht das manchmal jemand und setzt es in CC, aber in dem Fall war es tatsächlich ein technischer Hack. So, dann, ja, das war's bei mir soweit. Und Marc darf. Ja, also ich habe relativ viel im UTHS gemacht. Einige Mails beantwortet. Verdammt, ich kann nicht gleichzeitig im Pad tippen und meine Sprechtaste unten halten. Na gut. Die Rundfunkrad-PM, für die Tilo eine tolle Vorlage gebastelt hatte, ging zusammen mit Thüringen und Sachsen raus. Da habe ich die Koordination gemacht und den Text bei uns fertiggestellt. Marcel hat die dann rausgeschickt. Gibt es da eigentlich Reaktionen drauf, außer dieser Leipziger Internetzeitung, die Lilly verlinkt hatte auf der Mailingliste? Weiß das jemand? Also mich haben Leute angerufen wegen der Pressemitteilung tatsächlich. Leider keine Presse, die weiterhin darüber berichten wollte, aber Menschen, die mir Sachen gesagt haben, über die wir weiterhin schreiben sollten, auch Menschen von Einrichtungen, die ansonsten über sowas berichten würden. Also hat durchaus ein sehr gutes Standing gelandet, fand ich gut. Weil ich habe eine Anfrage jetzt aufgrund dieser Aktion von den anderen beiden LVs, was denn bei uns rausgekommen ist. Thüringen zum Beispiel hat eine Einladung zu irgendeinem Presseforum gekriegt, deswegen, also quasi sofort. Ich wollte denen halt irgendwas schreiben. Also wenn du sagst, okay, es gab Reaktionen per Telefon, war das, kamen die von der Presse oder waren das unabhängige Leute? Aber wie sollten die an die Pressemitteilung gekommen sein? Zweimal Presse und immer jemand, der auf unsere Website geklickt hat. Alles klar. Dann schreibe ich das erstmal Prati und dem Jude so, dass die Bescheid wissen. Ja, ansonsten habe ich mir tatsächlich einige Stunden gegönnt, um die Adressen der 96 deutschen Mitglieder des Europäischen Parlaments von der Webseite zu fischen, inklusive der Daten, die dort über sie vorhanden sind. Was mir noch fehlt, ist für die einzelnen Leute jetzt die deutschen Anschriften rauszusuchen. Wie gesagt, ob die Postkartenaktion stattfindet, hängt so ein bisschen davon ab, ob das jetzt noch sinnvoll ist und ob Flo irgendwann diese Karten fertig macht. Ich bin zu solchen grafischen Arbeiten leider irgendwie nicht in der Lage. Da könnten wir natürlich noch eine Alternative finden. Den englischen Text habe ich mittlerweile. Das heißt, es wäre auch kein Problem, dort jetzt relativ schnell den deutschen Text bereitzustellen, der da drauf soll. Aber so ein bisschen grafisch aufbereitet müsste es ja trotzdem sein. Und eine Liste mit Leuten, wo die Sachen hin sollen, müssen wir ja auch bereitstellen, wenn wir schon Karten verteilen. Ja, dann habe ich das Restgeld an Anruhzeug überwiesen von der Brüsselfahrt und ansonsten an IT rumgebastelt. Weiterhin offene Baustelle und immer so stückweise am Machen. Gut, sehr schön. Und dann, Andro, du als nächster Schatzmeister machen will. Das war heute, ne? Naja, das ist ja alle 10 Tage. Ja, Schatzmeister Mumble, Beitrags Mumble. Wir lassen mal, sagen wir so, wenn jetzt Sven nach der Prämwahl wieder Luft hat, muss ich mal mit denen telefonieren wegen den Mahnungen vom Bund, wegen dem Testlauf in Sachsen, wie wir das machen. Da hat das Beitragsteam ein paar Wünsche, aber das sollte er noch hinkriegen und dann können wir das mal durchjagen bei uns. Weil das betreffe so knapp 600 Leute und wenn du die da per E-Mail anschreibst und nur die üblichen 10-20% da zurückschreiben, hast du eine ganz schöne Mailflut, die wir zu zweit nicht Herr werden. Deswegen wäre es gut, wenn es dann vom Bund her macht. Da werden wir wahrscheinlich dann noch einen Beschluss fassen müssen, dass die auch sowas wie Beitragsminderungen machen können für uns, weil es dann einfach einfacher ist, wenn das gleich dort gemacht wird, ohne ständig nachfragen zu müssen, dürfen wir für den Beitrag mindern oder nicht, oder weil normalerweise dürfen sie das ja eigentlich nicht. Ja, dann noch ein bisschen dann die Rebis gehübscht. Jetzt steht auch fest, was die ganzen Kreisverbände bekommen. Ja, Marc, der Chemnitz ist halt gearscht. Zu klein, zu wenig Stimmen, zu wenig Leute, egal, von den Stadt-KVs seid ihr immer die, die das wenigste Geld bekommen irgendwie. Ja, und dann Haufen privaten Kram, mal fix Nürnberg neue Behausung suchen und umziehen und was der Teufel alles und ja, so weiter. Wieso war das eigentlich mit Chemnitz so? Weil die in den großen Städten in absoluten Zahlen mehr Stimmen anfallen, oder was? Naja, Chemnitz mit seinen 200.000 Einwohnern im Vergleich zu Leipzig und Dresden, ja, auf prozentual. Wenn ihr 3% kriegt und Leipzig 3% kriegt, dann hat Leipzig trotzdem effektiv mehr Stimmen. Und auch die frühere Berechnung, die es da mal gab, 2011, mit dieser komplizierten Formel auf Stadtgröße, Mitgliederzahl und Einwohner und Schlag mich tot, alles, war Chemnitz auch bescheiden dran, weil von den drei Städten auch alles am wenigsten hatte. Ja, aber da müsst ihr ja Meißen noch weniger kriegen. Nee, weil Meißen hat das Glück, ist ein Land. Wenn du dann damals auf Fläche gegangen bist, haben die mehr. Und Meißen, täusche ich nicht, hat mehr Einwohner als Leipzig. Als Chemnitz. Der Landkreis, ja, das kann sein. Chemnitz hat so 242.000. Ja, die Landkreise sind alle besser von der Einwohnerzahl her. Scheiß Aufschlüsselung. Aber irgendjemand verliert immer. Gut, die letzte Bemerkung habe ich nie gehört und ich weiß sogar nicht, wer den Mist beantragt hat, deswegen... Machen wir weiter mit eurem Flussbericht, der da leider fehlt. Und bei Marcel weiß ich auch noch, dass er beim Global Marihuana Marsch war. Ansonsten ist mir da auch nie wirklich viel bekannt. Aber er wurde sogar mit einem relativ schlechten Video aufgenommen. Das war letzte Woche Samstag. Gut, ansonsten kommen wir als nächstes zum Aufgabentracking. Nach wie vor bei mir offen, Lösungen für kommissarische Mitglieder aus verwaisten Verbänden. Wenn wir heute ein bisschen Zeit danach haben, würde ich darüber gerne mit euch nochmal reden. Sowie der dritte Teil der Auswertung und Ergebnisse der LAVO-Klausur. Die habt ihr alle heute von mir zugeschickt gekriegt. Die ist in dem Pad und die würde ich gerne heute bzw. morgen noch rausschicken. Außerdem der Freifunkserver und der Bericht Bundespressetreffen, den ich dann mal kurz im geschlossenen Teil anreißen werde und auch nochmal was Größeres für die öffentliche Sache vorbereite. Ansonsten bei Marc nach wie vor die IT-Sachen, Mailinglisten löschen, beziehungsweise Datenschutz und IT-Sachen und Webseiten umziehen. Da irgendwas Neues? Das ist immer noch genau so in Arbeit. Also, das macht geringe Fortschritte, aber ich stoße hier und da auf Probleme, die mich dann viel Zeit kosten. Und da bin ich noch nicht insgesamt durch. Gut, Hauptsache die anderen Leute sind da immer jeweils eingebunden, zumindest die in Dresden, denn der Jan Kossig ist ja jetzt so Vorsitzender des UV Neustadt seit einer Woche jetzt. Nur, dass die Leute da mal informiert sind, dass es halt noch dauert. Das ist wichtig. Das ist ja eher der KV in Dresden. Stimmt, richtig, aber der ist ja, glaube ich, derjenige, der die IT dort gemacht hat, oder? Ja, aber an der Baustelle nicht, weil das Marc Andresson war, der das gehostet hat. Okay, alles klar, da war ich falsch informiert. Hast du mit Marc Andres Kontakt oder soll ich da nochmal nachhelfen? Ich habe Kontakt zu ihm, aber ich könnte mich tatsächlich mal bei ihm melden und ihm mal einen Zwischenstand geben, glaube ich. Gut, das wäre vielleicht lieb für ihn, nee, dass er da denkt, dass das komplett hinten runterfällt. Ansonsten jetzt neu offen die Postkarten fertigstellen, soweit denn der Flo da endlich mal die Designs zubringt. Naja, morgen erstmal feststellen, ob es tatsächlich überhaupt noch Sinn macht. Richtig, stimmt, wenn die Julia direkt da ist, kannst du das ja absprechen. Unabhängig davon plane ich natürlich, diese Liste der MEPs fertig zu machen und dann sowohl der Bundespresse zur Verfügung zu stellen, ich weiß nicht, ob Anita schon sowas hat, und natürlich auch im Landesverband breitzutreten, wenn das mal irgendjemand braucht. Weil es ist arschlos, wenn das jeder das Rad da neu erfindet an so einer Stelle. Jo, wir haben ja schon alle Anschriften von allen Mitgliedern des Bundestages, dann könnte man da ja mal was für uns fertig machen und auch für jeden zur Verfügung stellen, falls denn jemand gerne Wut-E-Mails schreiben will und die nie nur an uns richtet. Bürger in Wut? Na bloß die Klappen. Das war wieder was anderes, Andro. So, egal. Geht weiter. Flo, Abrechnung Brüsselfahrt mit Anro. Habt ihr beiden heute schon mal angeschnitten? Andreas, du bleibst dran, dass du das mit Flo endgültig geklärt kriegst. Na klar. Jo, und ist das Grundsatz oder kann das Programm statt der Landesvorstandssitzung hat die Flo heute nochmal eine SMS geschrieben? Nee, gestern war das, glaube ich. Schade, dass er heute mal wieder nicht da ist. Aber läuft hoffentlich demnächst an. Und die Auswertung des PolGF-Treffens sollten wir dort mal löschen, weil, wie gesagt, die inzwischen auf allen mir bekannten Ebenen sehr umstritten ist, dieses PolGF-Treffen in Kassel und das dort erstellte Protokoll. Und bei Marcel nach wie vor und dauerhaft Fehler an der Mitgliederdatenbank fixen, Zugänge zur Verwaltungssoftware beantragen und festlegen und nach wie vor offen die Infos an die Gensex und die Bilddatenbank des Bundes. Versendet sind aber inzwischen die Urabstimmungen zum RV Westsachsen, habe ich zumindest mitgekriegt. Andere, stimmt das? Jo, ich weiß zwar nicht mit wem, weil die kam ziemlich spät an, nachdem Marcel das ins Pad geschrieben hatte, dass er die versendet hat. Naja, Marcel hat die versendet, indem er die in der LGS in die Box versendet gelegt hat. Und dann habe ich die halt also irgendwann mal Marcel wiedergegeben, habe gesagt, er muss sie zur Post bringen. Das Thema haben wir ja nachher noch, aber kann das sein, dass die Prozesse der LGS nicht, also dass die so ein paar Ecken haben? Ja, die Person, die da ist, hat die Karte nicht fürs Versenden. Das ist geschickt. Genau. Warum sagt das keiner, die dümpelt im Schrank drin rum, dachte ich. Korrekt, wir haben jetzt auch eine neue, wir haben jetzt eine, die kein Geld mehr kostet. Ich habe übrigens auch noch eine gefunden. Die gilt wahrscheinlich nicht mehr, aber ich habe noch eine. Die gilt noch, Marc, die ist nur eventuell aufs falsche Konto geschrieben. Cool, kann ich ja mal ausprobieren. Kostet zumindest nichts, wenn du sie benutzt, die kostet nur was, weil man sie hat. Ich weiß gar nicht, wie man die benutzt. Ich habe die auch nie benutzt, aber ich werde mal versuchen, den Schriebsan anrufen mit dem. Obwohl, nee, wenn das verloren geht, ist das auch scheiße. Aber das merke ich doch dann. Das wird doch dann nicht richtig frankiert, oder? Wenn Ich habe das das noch hier nie benutzt, ist. ich weiß es nie. Ihr habt doch eine gekriegt von Marcel Chemnitz. Es ist halt bloß die Frage, ob ihr die umgeschrieben habt auf euch oder ob die noch auf Auf uns uns läuft und läuft ob noch die die neue neue Bankleitzahl hat Bankleitzahl oder die oder die alte. alte. Ich rede nicht von der von Chemnitz. Ach so, sag das doch gleich. Ich habe noch eine von 2010, die habe ich in meinen Unterlagen gefunden. Ich weiß ja nicht, ob sowas irgendwann ungültig wird, aber sie liegt auf meinem Schreibtisch. Also man muss die richtig kündigen und wenn sie kostenlos ist, wird die nie ungültig. So, Wie zumindest nicht vor der benutzt Post. man so ein Ding? Dann könnte ich ja mal rauskriegen, ob das noch geht oder nicht. Ah. Und genau das weiß ich nie, weil ich die auch noch nie benutzt habe. Na Moment, wir haben eine Hauptkarte und die Nebenkarten sind alle kostenlos. So, wenn das jetzt aber die alte Hauptkarte ist, dann ist die garantiert tot und die Nebenkarten. Dann ist das wahrscheinlich so, weil das war die, die ich 2010 als Gensek hatte. So, genug gestritten. Anro, Rechenschaftsbericht 2014, Stand. Warst du in Görlitz? Scheiße. Ich hatte vorhin von privaten Problemen geredet, die waren irgendwie genau in der Woche. Ja, ich brauche irgendwo mal diesen komischen Schatzmeister drauf, falls es den überhaupt noch gibt. Ich schreibe nach der Sitzung den beiden nochmal. Aber ich kann den dritten ja auch kleiner mit den CC nehmen. Gut, also das wäre dann das Ähnliche offen. Ansonsten bist du gut auf Stand. Ich warte auf, also ich schick's, wie gesagt, ich muss jetzt noch die Dings einbuchen von, was die an Zuschüssen bekommen, die Kreisverbände, wegen hier Wahl. Und dann gebe ich das ganze Zeug an Bund zur Kontrolle und dann warten wir auf die Wirtschaftsprüfer. Und hoffen, dass Sachsen diesmal wieder leer ausgeht, dass es keine Kreisverbände erwischt. Gut, also kräftig Daumen drücken. Ansonsten Abrechnung, Fahrt mit Flo. Klar, bei dir wunderbar. Damit haben Sie jetzt 21:18 Uhr und kommen zum nächsten Punkt, Formales und Anträge. Keine Umlaufbeschlüsse, keine abgeschlossenen, keine offenen. Und wir kommen zum ersten Antrag von Andreas Roth. Und bitte, Andreas, dann kann ich nämlich weiter essen. Ja, wie es da dort steht, ich hätte gerne 100 Euro Kostenbeteiligung für die TTIP-Tag in Leipzig. Irgendeiner hat da missverständlich wohl eine halbe Zusage gemacht, dass wir da uns an den Kosten mit beteiligen. Ja, also die 100 Euro können wir machen. Wir waren dort mit in der Vorbereitungstreffen dabei. Die Nachbereitungstreffen hat man halt geschwänzt. Und auch bei dem Demo selber. Also können wir uns auch gerne mal an diesen Kosten mit beteiligen. Und die 100 Euro habe ich sowieso schon zugesagt im Rahmen meines Verfügungsrahmens. Also ist das sowieso nur noch ein formales Abnicken hier. Gut, okay. Also ich weiß nicht, wer das dort aus Versehen mal zugesagt haben soll. Finde ich nicht gut sowas. Menschen sollten echt ein bisschen aufpassen beim Telefonieren. Mit Pressehandy ist echt schlimm. Und natürlich bin ich sehr dafür. Marc hat bereits abgestimmt, ja. Und dann darfst du noch anrufen. Ja, dafür. Ja, warte mal, ich guck. Du könntest dann mal noch kurz drei Wörter in die Begründung reinschreiben, Andro. Aber das ist Kernthema. Insofern, das schadet jetzt echt nicht. Nee, ein bisschen schade, dass wir beim Nachbereitungstreffen nicht mehr dabei waren. Weil da werden dann meistens die nächsten Schritte besprochen. Aber ich denke mal, das lässt sich auch dann nachholen. Na, wenn ich das so sehe, ihre Homepage, die treffen sich doch recht regelmäßig. Ja, genau. Gut, damit dreimal dafür und eindeutig angenommen, Anro als Umsetzungsverantwortlicher, du kümmerst dich um die Rechnung und die Bezahlung. Ja, klar. Ja, und ich habe wohl nochmal ins OTS geguckt und das war's mit Beschlüssen, mit Anträgen heute. Damit haben wir es 21.21 Uhr. In der SMV gab es nichts Neues, hat sich glaube ich ein Thema gewechselt, aber keine Beschlüsse. Offene Baustellen und Internes beginnen wir mit der Kalenderkontrolle. Und wir beginnen damit heute, an dem die Bürgersprechstunde schon war und auch die Vorstandssitzung in Leipzig schon stattgefunden hat. Und Vorstandssitzung in Meißen war heute oder findet auch gerade eben noch statt. Morgen dann Arbeitstreppen in Chemnitz. Ebenfalls morgen dann, ja, Marc Schreibzer. Am 13., also am Mittwoch, dann Vorstandssitzung der Dresdner und ebenfalls am 13. unser allwöchentlicher Termin der AG Bolzplatz mit unseren tollen, bisher noch gespendeten, bald dann oben mal irgendwann erworbenen Toren. Ach so, und genau morgen noch große Podiumsdiskussion mit Julia Reder in Halle. Am Freitag ist PiratCon, okay. Fährt da irgendjemand hin? Ich habe da mal Mails gelesen, dass da jemand hin wollte. In Marienbad? Genau. Ich hatte es mal in Erwägung gezogen, habe es aber wieder verworfen. Und Toni, den ich gefragt hatte, sagt, er will nicht alleine. Also ich glaube, von Chemnitz wird keiner fahren. Was ich zwar schade finde, aber es passt jetzt echt nicht mehr in meinen Terminplan. Ja, ich kann Toni. Also unstrittig. Ich habe es Flo nochmal geschickt und ich hatte in Dresden gelesen, dass da mehrere Leute hin wollten. Mal schauen, ob das dann stattfindet. Aber auf jeden Fall von Freitag bis Sonntag, sehr interessant, PiratCon in Marienbad, glaube ich noch. Dem Ort, in dem wir einen Piratenbürgermeister haben. Also immer sehr empfehlenswert. Am Samstag Vortrag Respekt und Akzeptanz in der CGS in Chemnitz ab 17 Uhr und am Sonntag dann überall in Sachsen der Rainbow Flash. Da sind jetzt so die Flyer da und ja, den müssen wir dann wahrscheinlich bei euch noch abholen, Marc, richtig? Keine Info. Okay, also die Flyer sind wohl in Berlin angekommen vor 3 Tagen und sollten jetzt an die einzelnen Verbände schnellstmöglich verschickt werden. Also sobald bei euch was ankommt, bitte melden, weil ich habe denen nur gesagt, die sollen das bei euch abladen. Piro hat es mitgekriegt. Sehr schön, dann müssen wir mal den Termin am nächsten Montag löschen, weil da machen wir dann die normale Landesvorstandssitzung. Da wird es nächste Woche Montag offenes Kuhtreffen der Desperados in Dresden und nächste Woche Mittwoch die Tierparkführung im Tierpark Chemnitz. Kannst du das kurz erklären, Marc? Da ist irgendeine Umgestaltung und aus diesem Anlass gibt es dort eine Tierparkführung und Toni hatte dafür geworben. Also so quasi eine private Führung für die FOSI-Piratenfraktion mit der Möglichkeit, daran teilzunehmen oder so. Okay, solange das jedem so klar ist, der das liest, sollte das passen. Außerdem ist am 21.05. der bundesweite Kulturaktionstag, soweit ich weiß, gegen TTIP. Also ein bisschen anders als der letzte. Und am 26.05. dann wieder Arbeitstreffen der CGS. Ja, und am 12. bis 14.06. große Marina in Kassel. Du hattest gesagt, du willst mit hinkommen, Marc, richtig? Nee, wenn ich nicht zur Pyrocon fahren kann, dann kann ich auch nicht zur Marina fahren. Ah, warte, Sechster. Noch unentschieden. Bis wann muss ich mich entscheiden? Na, gar nicht. Wir melden einfach drei Leute an und dann verlosen wir die letzten Plätze, wenn keiner will. Nein, ihr meldet keine Leute an. Warum nicht? Ihr meldet nur dann Leute an, wenn ihr wisst, dass die hinfahren, weil ich dann hinterher ständig Ärger kriege mit der Abrechnung. Weil die rechnen dann nämlich immer nach der Anmeldung ab und nach dem, was da ist. Das ist immer ein Hickhack. Warte, ich guck mal kurz in meinen Kalender. War nämlich letztes Mal auch, wo dann Marcel und Toni angemeldet wurden und nur Toni gefahren ist, haben sie mir natürlich auch gleich erstmal vier in Rechnung gestellt, weil es hieß, es kommen vier. Habe ich gesagt, nie. Also wenn, dann haben wir zwei angemeldet. Und dann kam halt für zwei, obwohl halt doch bloß einer dort war. Also deswegen würde ich auf jeden Fall erstmal Bescheid geben, dass wir nicht vier sind, sondern maximal drei. Und Marcel hatte mit einem eventuell zugesagt, ich plane da fest hinzukommen. Und ja, ich denke mal, ein interessierter Pirat, der dort gerne mal mit hin will, findet sich hoffentlich immer, wenn Marc und Marcel zur Not nicht kennen. Ja, dann müssen wir uns mal auf die Mailingliste kippen. Ich weiß jetzt, was mich noch zum Überlegen gebracht hatte wegen Marina. An dem Tag ist der CSD in Chemnitz. Aber im Zweifelsfall würde ich mich, glaube ich, dieses Mal für Marina entscheiden. Gut. Also mit dem Marcel eventuell und Marc wahrscheinlich und dem, wir könnten es nochmal auf der Liste ausschreiben und es meldet sich darauf vielleicht auch nochmal jemand, würde ich erstmal die drei auf jeden Fall anmelden. Jo. Die Frage ist, bis wann man angemeldet haben muss, um den vierten noch zu besetzen, weil dann sollten wir das auch jetzt zügig noch offerieren, diesen freien Platz, den vierten, den wir haben. Und wenn tatsächlich mehr Inserenten da sind, ich glaube, etliche andere Landesverbände werden ihre Kontingente nicht ausschöpfen, dann können wir durchaus auch mehr Leute mitnehmen. Also man muss da nicht unbedingt das jetzt auf eine Person begrenzen, glaube ich. Jo, na klar, auf gar keinen Fall. Ich würde nie eine Mail auf die Mailingliste schreiben, bitte, es darf nur einer mitkommen. Weil ich kenne schon zwei Landesverbände, die das nicht ausschöpfen werden. Wer nimmt es ins To-Do rein? Wer kündigt auf der Mailingliste an, dass Marina freie Plätze, Freiwillige? Gegenfrage, wer zahlt? Ach, ich buche mir eine große Ferienwohnung. Hä, von was habt ihr es jetzt gerade? Nein, jeder Platz bei der Marina Sachsen kostet Geld, kriege ich eine Rechnung dafür. Auch die Plätze, die ihr dann großzügig von anderen Landesverbänden übernehmt, kriege ich da nicht Rechnung. Ich habe dort noch nie übernachtet und habe das immer schon bei der Anmeldung klargestellt. Ich habe immer ein Hotelzimmer gehabt und das habe ich immer selber getragen. Tito. Weil ich habe keinen Bock auf Jugendherbergszimmer mit sechs Mann oder so. Tito. Okay, das müsst ihr mir dann bloß sagen, wer dann wirklich dort gepennt hat und nett, damit ich denen das dann auch weitersagen kann. Naja, solange Hendrik das gemacht hat, war das nie ein Problem, dem das klar und deutlich zu machen, dass das bei mir so und so läuft. Aber ich weiß nicht, wer das jetzt gerade organisiert. Weil Hendrik ist da, glaube ich, ziemlich raus. Oh ja. Dings macht das. Maya. Tigis? Ja. Naja, zu der habe ich ja auch Kontakt, da kriege ich das auch reingebogen. Also es gibt eine Wiki-Seite, da trägt man sich ein und hinten bei Übernachtung sagt man einfach, ob ja oder nein. Gut. Machst du das für alle oder soll ich mich selber da eintragen? Nee, ich trage dich, mich und Marcel erstmal ein und schreib mal bei mir rein, dass ich das morgen auf der Mailingliste ankündige, dass es das gibt und wer gern mitkommen will, soll sich melden. Und ja, ich habe morgen Zeit. Ich habe morgen ziemlich wenig zu tun. Habt ihr gesehen, was Marcel im Chat geschrieben hat? Vom Pad? Jo, das wusste ich auch noch nicht. Der meint doch sicher die aus der CGS und nicht die, die ich hier rumliegen habe. Von der weiß der doch gar nichts. Ich weiß gar nicht, was der jetzt genau meint. Naja, wenn du die Kosten 60 Euro kostenpflichtige Bosskarte, die Hauptbosskarte gekündigt hast. Zum 31.12. Zum 31.12. Ja, dann frag mal nach. Und wenn jetzt auf die kostenlose umgestiegen sind, dann kann natürlich die Subkarten von der kostenpflichtigen Nummer funktionieren. Das ist wohl wahr. Frag mal nach, Chef. Du hast aber eine Kündigungsbestätigung zum 31.12. definitiv. Ja, und wir haben dieses Jahr 4 Anläufe gebraucht, denen klarzumachen, dass wir die Kontoverbindung schon letztes Jahr geändert haben, was ja bei den Subkarten funktioniert, bloß bei der Gebühr für die Hauptkarte, wie gesagt, dieses Jahr 4 Anläufe gebraucht hat. Ja, okay. Ich hab's dir in die To-Dos gehauen. Jo, danke. Gut, kommen wir wieder zurück zur Marina Kassel, denn noch neu jetzt am 13.06.2015, der Christopher's Tweet Day in Chemnitz. Außerdem, außer Piratiges, auch wenn sie nie sterben werden, no Pegida, no Legida und no Cegida. Hoffentlich nicht mehr ganz so lange. Ja, weitere offene Baustelle. Unsere neue Praktikantin, die sich jetzt die erste Woche ein wenig eingelebt hat und hoffentlich ab nächster Woche auch vernünftig weiter voranschreitet mit ihrer Entstellung der Inventarliste und mit, ja, je nachdem, ihren Russischkenntnissen, wenn sie denn irgendwann mal jemand braucht. Du wolltest da irgendwann mal, du hattest da einen Termin mit ihr und du hast irgendwas mit IT-Unterstützung oder keine Ahnung, du wolltest über diesen Termin nochmal berichten. War das erfolgt? Habe ich das verpasst? Weil das steht hier noch in Zeile 248 folgende drin. Oh, kann ich gern berichten. Wo steht das? 248? 248. Genau, nee, wir sind noch nicht so weit, ob sie diese Schnittstellen braucht. Und welche Schnittstellen sie genau braucht. Sie arbeitet sich jetzt in das Programm erstmal ein, im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit da. Und ja, wird halt auch erstmal ein bisschen dazu brauchen. Sobald sie weiß, wo es da hakt und was sie da braucht, um das globaler einzuarbeiten, wird sie sich melden. Ich treffe mich jede Woche jetzt 2-mal mit ihr, so ist es vereinbart, Dienstag und Donnerstag. Da ist so Andreas immer da. Und ein bisschen komme ich ja mit dem Programm wohl zurecht, aber es wird wahrscheinlich irgendwann die Punkte geben, wo ich damit nicht mehr klarkomme und dann werde ich definitiv auf dich zurückkommen. Also das Thema ist, sie soll ein Open-Source-Programm zur Lagerverwaltung und Lagerlogistikerfassung mit einem kommerziellen vergleichen. Das kommerzielle hatten sie wohl in der Uni schon. Das Open-Source nutzt sie jetzt halt bei uns. Und der Profit von uns davon ist, dass unsere ganzen Sachen dann da hoffentlich irgendwann mal eingebucht werden. Und diese Programme haben ganz, ganz viele tolle Vorteile, die wir dann hoffentlich vielleicht wirklich nutzen können, vielleicht auch nie, je nachdem. Und man muss die wohl eigentlich auf Servern installieren. Und nebenbei übersetzt halt alles, was wir wollen, in die Sprache Russisch. Coole Sache. Korax Komorin sprechen, Mensch. Kann er, glaube ich, nicht selber, oder? Muss jemand ziehen. Korax, wolltest du irgendwas sagen? Hallo? Er hat was reingeschrieben in die Audioaufzeichnung mit dem Krähennest, ob das nicht funktioniert. Du bist extrem abgehackt und ganz, ganz leise. Wir verstehen dich nicht. Das ist ja noch nicht dran, ist ja noch bei der Marina. Korrekt, korrekt. Eigentlich waren wir gerade bei Praktikantin. Ach ja. Aber Audio kommt dann trotzdem später, wir können trotzdem schnell darüber reden. Also ich erklärte kurz, ich hatte den geschrieben beim Krähennest. Der Zugang ist immer noch nicht freigeschalten, aber ich nutze halt erstmal dieses archiv.org, was sie da vorgeschlagen haben. Was mit dem Zugang nicht geklappt hat, habe ich die letzten 3 Wochen aufgrund meiner, ich habe gerade keinen Kopf für Nichtsache, nie nachgehen können. Und bei archiv.org hochladen und mit einem Pirate-Link versehen, geht erstmal und dann sortiere ich die nachher dann im Krähennest ein, sobald das dort funktioniert. Aber das liegt derzeit an mir, da ist niemand anders dran schuld, die haben mir das alles soweit freigeschalten und es hakt da gerade an meiner fehlenden Zuarbeit. Alles klar, danke. Dankeschön nochmal dafür, dass du dich gekümmert hast, Korax, weil ohne dich hätten wir, wüsste ich jetzt nicht mal, dass ich es bei archiv.org so gut hochladen kann. So, kommen wir zu unseren allseits beliebten Kreisen. Am 3.5. war die Mitgliederversammlung des OV Neustadt, seitdem Jan Kossig, Martin Schulte-Wissermann und Christian Werner, der dort neu agierende Vorstand, die sich dann demnächst zur ersten Besitzung treffen werden, passiert ist dann natürlich ansonsten bisher nichts. Tja, KV Bautzen, ich habe mit Philipp Schnabel gesprochen und es gab bisher keine Vorstandssitzung. Marc, du darfst Chemnitz, Mittelsachsen. Stopp. Da ist doch noch mehr. Was machen wir mit Marion? Wollten wir darüber jetzt hier an dieser Stelle reden, weil wir sagen dürfen, wer sich in welchen Wie-Positionen befindet, oder wollen wir das lieber später machen? Ich bin später. Es geht um Personen, oder, Andreas? Na, warte mal. Lass es uns später machen, das ist so nicht so wichtig. Na, okay. Gut, Marc, du darfst dann trotzdem Chemnitz, Mittelsachsen. Ja, es gab Frühjahrsputz. Vielen Dank an die, die es gemacht haben. Piru, Robert, Paul, keine Ahnung. Die 15, wo du mit dabei warst. Grillen. Ach so, ja, und anschließend Grillen, genau. Da haben wir mal Sperrmüll sortiert und Möbel weggeschafft, unseren Kram, und vor allem die Plakate mit einem Transporter in die A102 geschafft. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Platz in ein CGS für Bällebad und solche Dinge. Die Vortragsreihe läuft weiterhin. Wir machen mit beim CSD und sind da auch ganz heftig an der Orga. Am Schrauben, die meisten Orga-Treffen waren bisher, glaube ich, in der CGS. Die üblichen Cegida- und Anti-Cegida-Demos laufen halt auch weiterhin. Sandra und Piru haben sich super geil um Vogelfutterversand gekümmert. Und am Dienstag soll es noch die Gestaltung eines allgemeinen Flyers zu diesem Thema geben. Da haben sich die Jungs, die das machen wollen, ein bisschen Zeit ausbedungen, und am Dienstag das Arbeitstreffen, dann soll das Ding fertig sein. Jungs, sehr schön. Frage, habt ihr die Inventarlisten Bundes-IT an den Bund geschickt? Welche Inventarlisten Bundes-IT? Ihr habt nicht mal das ganze das Bundeszeug hier von dem Parteitag, das Kabelzeug mal inventarisiert? Ein bisschen. Doch, aber das ist nicht Bundes-IT, das ist BPT-Orga. Und ich hatte zumindest für dieses Jahr noch keine erneute Anforderung dazu. Also wir haben das irgendwann mal inventarisiert, das heißt die Kabel und den Kram. Ich kann dir Stückzahlen nennen zu den Sachen, aber die Liste. Okay. Anders. Irm hat sich nicht bei mir gemeldet, deswegen. Also, oder sonst irgendjemand. Ja, ich habe mit Stefanie und Irmgard haben sich in wo die LPT NRW waren, drüber unterhalten, Und da habe ich das gesagt, ich leite es euch schon weiter, habe da Pio angehauen. Ja, gut, Bundes-IT falsch ausgedrückt. Der Bundesvorstand braucht das, weil das ja sein Geld ist, also sein Anlagevermögen ist. Die brauchen das für den Rechenschaftsbericht. Ja, jedes Jahr. Hat es mir tatsächlich auch gesagt, und ich habe mir gerade einen Begriff von der rechten Seite eingefangen. Es ist aber, ich habe nicht weiter dran gedacht. An wen soll ich denn das schicken? An Irm? Ja, ich schicke es an Irmgard. Und an Stefanie im CC, das ist besser, weil Irmgard hat auch ein überlaufendes Postfach. Stefanie Schöllhammer? Nee. Unsere Gänseck Stefanie. Ach, Hermi, ja, alles klar. Sorry, ich war was zu trinken holen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu lange gewartet und habt das jetzt geklärt gehabt. Du warst fertig mit Chemnitz, Mark, ja, oder? Ja. Okay, kommen wir zum KV Dresden. Da gibt es jetzt 10.000 Tütchen mit Vogelfutter. Beim Global Marihuana Marsch waren dann scheinbar 57 Leute, denn jeder hat so ein Tütchen gekriegt. Die planen dort gerade an der BRN. Zusammen mit dem Landesverband. Es soll dort halt so eine Art Kandidaten im Bällebad geben, Zuckerwatte und gute Laune. Und dann ist ein gutes Konzept und CSD läuft dort demnächst an. Aber dann nehmen sie diesmal eben nicht direkt an dem Umzug mit teil, sondern werden nur beim Straßenfest auftreten. Gut, wir haben den virtuellen KV Erzgebirge, klar, mit keinen neuen Entwicklungen. Wir hatten eine Mail an alle Mitglieder geschrieben, zusammen mit Marcel. Also Mail scheint nie das richtige Kommunikationsmittel zu sein. KV Görlitz hatte ich nie geschafft zu besuchen, hatte ich fest vor, fiel dann leider aus. In Leipzig weiß ich, dass am Samstag halt diese Protestaktion gegen die Kirche war, weil ich ja dort mit dabei war. In Meißen wird es am Mittwoch die gemeinsame Pressekonferenz von Piraten, Grünen und SPD geben, um die letzten Züge des Wahlkampfes einzuläuten. Denn da ist ja hohe Landratswahlkampf, SPD gegen CDU und wir unterstützen da ja alle zusammen den SPD-Kandidaten. Das wird die nächsten Wochen nochmal ein bisschen Kraft in Anspruch nehmen. Da laufen wir heute gerade die letzten Vorbereitungen. Und in Mittelsachsen ist nächste Woche Montag wieder Stammtisch. Piro, kommst du damit hin? Am kommenden Montag. Da ist CSD-Orga, sagt Piro. Ich bin leider auch nicht da und wenn ihr oben in den Kalender guckt, seht ihr, dass dort der Termin für die nächste FOSI drinsteht. Das können wir dann auch gleich mal ändern. Huch, Stand. Hat den schon jemand rausgenommen eben? Ja, hat mich Mutter schon rausgenommen. Ah, hab ich verpasst, sorry. Welchen Stand? Du hast den Termin für den 18.05. für die nächste FOSI rausgenommen. Ja, genau, weil die findet ja definitiv nie statt. Das war ja Quatsch. Also das mal brauchen wir ja nächste Woche schon wieder. Und ich denke, wir einigen uns dann später auf einen richtigen Termin. Ja, ich wäre auch nicht da gewesen und Andro will ja zum Mittelsachsen-Stammtisch. Genau, richtig. Und Marcel hat da, glaube ich, wieder Ortsbeiratssitzung. Also wäre ich mit Flo alleine gewesen, wäre, glaube ich, recht sinnlos. Gut, dann haben wir im Leipziger Umland noch immer noch die letzten Aktionen vom Stammtisch in Pirna und im Titelbesuch vor einem Monat. Und im RV Westsachsen sind die Briefe jetzt endlich an alle raus und wir werden das Ergebnis der Urabstimmung dann demnächst sehen. Das, was da steht bei Leipziger Umland, ist Schwachsinn. Das ist einfach aus dem Pad der letzten FOSI kopiert. Ja, das stimmt. Gut, er lädt nächsten Mittwoch ein, ist da neu reingeschrieben, von Marcel. Okay, also Thema Landesgeschäftsstelle. Mal kurz zum Stand. Ja, sie ist für unsere Ansprüche inzwischen ein bisschen zu groß geworden, wenn man mich fragt. Und wir haben einen sehr persönlich unglücklichen, für die Dame, die da ausziehen musste, aber für uns sehr glücklichen Zufall, denn die etwas kleinere Geschäftsstelle nebenan ist gerade frei und der Besitzer weiß das noch nicht. Wir hätten also eventuell, wenn wir das wollten, die Möglichkeit, Miete und sowieso unnötigen Platz einzusparen, um unser Budget ein bisschen geringer zu halten und weder großen Aufwand dabei zu betreiben, noch irgendwelche großartigen Umzugskosten dabei zu tragen. Was denkt ihr darüber? Wie groß ist denn das Ding nebendran im Vergleich zu jetzt? Na, 15 Quadratmeter büßen wir ungefähr ein. Also quasi den hinteren Raum. Genau. Ist dann noch genug Lagerplatz für, sagen wir, Flyer und den Kram, der jetzt hinten ist? Es gibt hinten so eine kleinere Verschrebung, also wir würden das Regal genau reinkriegen, aber die Küche wäre halt in der Form nicht mehr haltbar und alles, was rechts ist, also Serverschrank, Schrank mit Büchern, das würde sich dann quasi erledigen. Das müsste dann entweder mit dem vorderen Teil untergebracht werden oder weg. Die CGS nimmt die Bücher gerne ab. Wir fangen gerade an, uns eine Bibliothek aufzubauen. Das ist ein Schwerlastregal. Ich meine, ich glaube, da habt ihr bessere Verwendung in Chemnitz dafür und wir stellen uns dann ein Regal für Flyer hin. Also ich weiß nicht, ob das ein Schwerlastregal sein muss. In Chemnitz ist kein Platz mehr für weitere Schwerlastregale. Hast du den energischen Widerspruch gehört? Ich müsste mal echt mal gucken, ob das passt. Also wir haben ja schon Schwerlastregale in Chemnitz stehen, die ich damals bei der Auflösung von dem Serverraum bei uns auf Arbeit mitgenommen habe, die verschrottet wurden. Wenn das noch irgendwie passt, ja, können wir gerne machen. Transport kann man sicher organisieren. Aber dann brauchen wir dann vorher mal die Abmaße, wenn das zum Tragen kommt. Und eventuell können wir ja eins noch in den Keller stellen. Ich weiß es ja noch nicht. Das sind ja zwei im Endeffekt, oder? Ja, es ist halt ein bisschen besser geschnitten, die andere. Also du hast diese Wand, wo jetzt die Stahlschränke dahinter stehen, die ist raus. Die andere Wand ist im Endeffekt raus. Du hast halt bloß sozusagen die Toilette als kleine Kabine im hinteren Teil und danach ist, glaube ich, dann die, wo die Küchenzeile hinkommt. So, davon hast halt weniger Wände drin. Aber eine Küchenzeile gäbe es weiterhin, ja? Jo, die ist nur deutlich kleiner. Nein, was heißt Küchenzeile ist kleiner? Die Küche an sich wäre dann kleiner, ja. Aber im Endeffekt ist ja die Küche jetzt auch nicht groß, ist ja der Lagerraum rundherum. Naja, du hast hinter der Küche ungefähr 2 Meter dahinter ein Regal stehen. Es gibt dann weder das Regal noch die 2 Meter und du hast hinter der Küche rechts ebenfalls ein Regal stehen, in dem Tassen drin stehen. Auch dafür gibt es dann keinen Platz mehr. Also es ergibt halt überall diverse Platzeinsparungen und so ergibt sich dann halt der geringere Raum. Wobei die Platzeinsparungen sind ja so gar nicht unbedingt gewünscht, eher die Finanzeinsparungen. Erzähl uns doch mal was darüber. Also wir rechnen damit, weil aufgrund der geringeren Fläche und das, was ich von der Japanerin erfahren habe, dass es da um 150 bis 200 Euro weniger im Monat sich handeln würde, ohne dass halt großartige Kosten dabei für uns entstehen. Und ja, wir auch keinen weiteren Aufwand damit haben, weil wir nicht mal die Adresse wechseln. Und der vordere Bereich eigentlich im Zugang genauso bleibt. Wir würden den hinteren Teil dann halt anstatt wie jetzt mit einer Tür mit demselben abtrennen, mit dem die Japanerin das abgetrennt hatte, nämlich mit einem Vorhang, den hat die uns ja schon gegeben, also den haben wir auch schon und würden das dann einfach genauso betreiben wie die. Was sind denn dann die monatlichen Mietkosten kalt bzw. warm? Anro, wie hoch waren die? Ich habe es mir nie im Kopf gemerkt. 621 warm mit Nebenkosten. Und kannst immer so ungefähr rechnen, dass du jedes Jahr nochmal 400 Euro draufschlägst bei der Abrechnung, dass wir eine Nachzahlung haben, weil wir halt die Heizkosten und so und so nicht abgelesen bekommen, sondern die per Quadratmeter verrechnet werden. Die Gesamtheitskosten auf die Quadratmeter umgelegt werden von den Einzelnen. Und wenn dann oben die Wohnungsmieter im Winter richtig frieren und da heizen, dann kannst du da unten zwar die Heizung ausdrehen bei uns, aber wir bezahlen dann für die mit. Ja, gut. 621 jetzt die jetzige CGS oder die neue? Die jetzige. Und die neue... 154 hat sie gesagt. Der Preisunterschied war von mir quasi geraten. Wie viel? 450 hat die Japanerin gesagt, hat sie bezahlt. Das sind 170 Euro ungefähr. Es wäre halt derselbe Eigentümer. Er weiß im Moment noch nicht, dass es sie nicht mehr gibt. Er wird das jetzt sicherlich irgendwann merken, weil keine Miete mehr kommt. Und sie dann erstmal anmahnen und was auch immer. Aber ja, wir wären dann die Ersten, die sie mitteilen und würden dann halt quasi ihm sagen, hier vermittle über das Größere. Ob er das mitmacht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich wollte erst mal fragen, ob wir das überhaupt machen wollen. Ich habe mit Marcel schon gesprochen. Er hält das grundsätzlich für sinnvoll, da die LGS nicht mehr von so vielen Menschen besucht wird, wie das am Anfang der Fall war und die vordere Fläche immer noch reichen würde für die Art von Veranstaltung, die wir bisher dort machen. Die Nebenkostennachzahlung weiß ich natürlich nie, die kann da drüben genauso hoch sein. Ja, es ist ein weniger, weil 15 Quadratmeter sind... Wie viel haben wir drüben? Keine Ahnung, Anno. Die Dame hatte sich damals Beta-Wohnung angeguckt, Beta-Geschäfte angeguckt und das war aber damals wohl schon eigentlich an uns vermietet. Und das ganz rechts war wohl auch noch frei und der hat halt gemeint, dass es ungefähr die preislichen Unterschiede gegeben hätte von 150 bis 200 Euro. Genaue Sachen kann man bei so Gewerbemietverträgen aber leider nie einsehen, also genaue Preise. Beziehungsweise sie konnte dann auch nicht so gut Deutsch. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, die hat also gar nicht irgendwie gekündigt, sondern ist einfach da weggegangen, oder was? Die hat ihr Visum nie verlängert gekriegt, weil sie nie genug Bargeld vorweisen konnte. Und sie musste Deutschland quasi verlassen, also hat sie alles leergeräumt und ist gefahren. Und da sie Inhaberin einer britischen Limited war, hat sie mir erklärt, dass der Vermieter sich mit der Limited streiten kann. Ja, und die Limited hat naturgemäß nicht so viel Barreserven oder Geldreserven, dass man da irgendwas rausholen könnte. Ich nehme das schwer an. Das dürfte bedeuten, dass der Vermieter vielleicht sogar froh ist über eine recht schnelle Vermietung. Wobei er büßt ja trotzdem ein, weil es ist der gleiche Vermieter, oder? Ja, ist er. Das ist das Schmiebeln, welches Mal. Ich habe da auch mal Leuten hören, der mag uns nicht besonders. Wie steht es denn an der Front aus? Habe ich bisher nie den Eindruck, aber er kommuniziert halt nur per Fax. Okay. Also du schreibst eine E-Mail hin und er schickt einen Fax zurück. Hast du ihm schon geschrieben, Marcel? Ja, habe ich schon. Aber ich wollte ja trotzdem fragen, ob ihr das gut findet oder nicht. Ja, schade, da hättest du ja leise weinend reinschreiben können. Wir würden ja den Laden gegenüber, also den kleineren nehmen, weil sonst müssen wir komplett kündigen. Und dann ist es ihm wahrscheinlich lieber, er kriegt von uns weniger Miete, als er hat überhaupt keine Miete in zwei Läden. Was ich taktisch in irgendwelche Briefe reinschreibe, würde ich in öffentlichen Sitzungen nie sagen. Passt schon. Hey, hey, hey, hey, hey. Wir müssen dann einen Beschluss fassen, wenn konkrete Angebote vorliegen. Falsch. Wenn wir das Ding dieses Jahr noch weghaben wollen, müssen wir bis Ende Juni einen Beschluss fassen, das zu kündigen. Also egal, ob wir dann nach nebenan ziehen oder weg, ist ja die nächste Frage. Oder ob man dann halt pro forma Ende Juni zu Ende Dezember kündigen und uns in der Zeit bis Ende Dezember dann halt was anderes suchen. Richtig schöne Sachen gibt es im Moment nicht. Ja, trotzdem müssen wir ja einen Beschluss darüber fassen. Sowohl über die Kündigung als auch über die Neuanmietung, denke ich, oder? Jo. Das heißt, versucht mal das Bestmögliche rauszuhandeln und wenn das dann dringend ist, dann macht halt einen Umlauf, ansonsten in der nächsten möglichen Fusi und dann werden wir es beschließen. Sehe ich so, aber ihr habt erstmal nicht dagegen, dass ich diese angestoßene Sache jetzt weitertreibe. Die junge Dame zu meiner Rechten hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ein Umlauf nicht mal geht, weil es mehr Geld ist, als unsere GO für Umläufe zulässt. Genau. Ja, es wird nie so dringend werden. Also er wird innerhalb der nächsten Tage erfahrungsgemäß antworten. Der braucht da nie so lange und ein Fax braucht auch nie so lange, bis es ankommt. Und dann habe ich relativ schnell die Informationen, dann verbreite ich die an euch und bis zur nächsten Sitzung haben wir, denke ich, was Spruchreifes. Gut, ich habe hier unten nochmal gefunden. Achso, ansonsten zur Landesgeschäftsstelle in Dresden. Es gab noch die Idee, die Intention, eventuell die Nutzungskonzepte der LGS nochmal ein bisschen zu überdenken. Da Marcel jetzt dann doch spontan nächsten Mittwoch zu einem Treffen eingeladen hat, würde ich das dann halt noch gerne abwarten, weil ich ihm dann nie dazwischen grätschen will und er heute nie da ist. Und ich gerade die Einladung zu diesem Treffen da bekommen habe. Ich will mich jetzt hier nicht einmischen in Dinge, von denen ich nicht wirklich was weiß, aber allein die Tatsache, dass Andro eben sagt, schickst mir bitte an meine Privatadresse, also die Abrechnung von der Brüsselfahrt, bestätigt zumindest das, was ich aus anderen Ecken gehört habe, dass die Zuverlässigkeit der Bearbeitung von Dingen in der Landesgeschäftsstelle im Moment auch nicht gegeben ist. Ich habe das jetzt, weil ich die nächste Zeit nicht dorthin komme, dann kriege ich es wieder Scan, wenn überhaupt, ist abblöde. Also wenn ich es schnell machen will, dann schickst du es mir selber, weil an meiner Privatadresse bin ich schneller als mal in Dresden. So, darum, das sage ich eigentlich bei allen Leuten, wer es nicht tut, ich warte auch noch aus einem Brief aus Berlin an meine Privatadresse, die habe ich ihm geschrieben, weil er was Dringendes wollte von mir, weil das einfacher ist und ich brauche die Dinger dann halt wirklich bei mir, solche Sachen und deswegen. Und ansonsten, ja, ab und an schleift es mal ein bisschen, aber ist wie überall. Na gut. Wir warten mal final nochmal Mittwoch ab. Und dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ich informiere euch sofort nach dem Treffen am Mittwoch über den aktuellen Stand und wir können dann, ja, das dann tatsächlich im Umlauf beschließen, falls wir da irgendwas ändern wollen. Gut, so viel erstmal dazu. Audioaufzeichnung, ja, sorry nochmal, Korax. Der Link ist jetzt übrigens immer ganz oben im Header drin. Der dürfte dann auch im Wiki so angezeigt werden, der Audioaufzeichnung. Und ja, ich mache bisher immer bei Archiv.org hochladen und einen Piratly-Link drauflegen. Und in den nächsten Wochen, Tagen, wie auch immer, wird es dasselbe noch zugänglich im Krenes geben. Ja, Archiv.org ist halt das Problem, du kannst es nicht mehr wegnehmen, ne? Das ist aber die offizielle Verfahrensweise vom Krähennest. Die maskieren das dann nur. Was heißt maskieren? Keine Ahnung. Also so wie ich die Beschreibung gelesen habe, melde ich mich beim Krähennest an, kriege einen Zugang und hochladen tue ich das so weiterhin bei Archiv.org und die machen dann im Krähennest irgendwas damit, dass es anders angezeigt wird. Okay. Die Sache, die datenschutzrechtliche Seite ist die, rein prinzipiell bräuchtest du von jedem Teilnehmer, der spricht in einer Vorstandssitzung, eine schriftliche Einwilligung, dass du das darfst. Das wäre von den Vorständen sicher zu erhalten, bei Gästen wird es schwierig. Dann würde ich sogar so weit gehen zu sagen, auf das Schriftliche kann man da verzichten und kann in dieser Sitzung selber fragen. Aber wenn dann Gast sagt, nein, ich will nicht aufgezeichnet und hochgeladen werden und für alle Ewigkeiten dort oben sein, dann musst du die Aufzeichnung in dem Moment ausmachen. Problematisch wird es, wenn ein Gast zwar erstmal sagt, ja, ich willige ein, diese Einwilligung könnte er rein theoretisch jederzeit später widerrufen und dann müsstest du in der Lage sein, dieses MP3-File oder was auch immer für ein Audioformat da oben ist, in dem Moment wieder aus dem Internet zu löschen. Und das wird schwierig. Aus dem Grund habe ich es ja irgendwann nochmal aufgehört, bei Soundcloud hochzuladen, weil mir das noch unangenehmer zudeutender. Ich hätte so gerne auf Pirateninfrastruktur, aber das gibt's derzeit für mich nicht. Nee, das ist auch, glaube ich, einfach zu groß dafür. Also so viel Speicherplatz haben wir wahrscheinlich nicht. Es ist sicher schon besser als Soundcloud, aber das grundsätzliche datenschutzrechtliche Problem steht weiterhin. Also zumindest mal die Leute fragen, ob sie damit einverstanden sind, müssten wir, glaube ich, tun, wenn wir irgendjemanden als Gast reden lassen in der Vorstandssitzung. Also Korax, für heute und in alle Ewigkeit, was sagst du dazu? Korax, bist du da? Dürfen wir deine... Er hat den Wert geschrieben, er hat ja gesagt. Okay, sorry, einige gesehen. Danke. Machen wir ab jetzt so immer, ist ja okay, Problem, das tut ja nie weh. Und ja, ich gehe davon aus, dass ihr als Vorstände nicht dagegen habt, aber wir können das ja nochmal irgendwo manifestieren. Ja, Marina hat mir eigentlich abgehandelt, oder? Korrekt, ich habe gerade gesehen, dass Flo auch Interesse bekundet hatte. Guck an. Also, ja, ich trage es dann, wie gesagt, ein, können wir dort unten wegnehmen, steht oben in meiner To-Do drin und klärt sich. Jo, sonstiges Bällebad-Bällebad-Plan, weiß ich, wird sich ja dann im Sinne der Inventarisierung ein wenig verändern. Es ging, glaube ich, auch um den Terminkalender, oder? Ja, ja, der soll dann auch auf einer Art Webseite, also das mit der Inventarisierung gibt es dann wohl die Möglichkeit, ich habe das mit dem Programm durchgelesen, aber nie richtig verstanden, was da wie einfach funktioniert. Ja, bitte beachten, einzutragen, richtig. Meißen und Dresden, ja, ich weiß. Das ist nicht so ganz unwichtig, weil ansonsten könnte jemand davon ausgehen, zwischen dem 3., 13. und in dem Fall 20. ist kein anderer Termin irgendwo anders, also ist das Ding in Chemnitz, also können wir auch zum Beispiel zusagen, es dort und dort noch einzusetzen. Und das wäre halt doof, wenn dann doch noch ein Termin dazwischen kommt. Ja, ich hörte irgendwie, es soll dann nochmal zwischendurch nach Meißen und nach Dresden, also es wäre schon nicht uninteressant, wenn die Termine sich in diesem blöden Kalender auch wiederfinden. Also es ist am 17.05. in Meißen. Das habe ich halt zugesagt, weil ich das wusste. Und das mit dem mit der Bunten Republik Neustadt hatte ich tatsächlich nie auf dem Schirm. Aber BRN kann ich gleich nachgucken, hatte ich Christino gesagt. Aber ja, die Leute müssen sich da grundsätzlich dran halten, das weiß ich. Was war das, 17.05.? 17.05. ist das Ding in Meißen. Also es ist in Meißen, bevor es zu euch kommt. Was ist das für ein Ding? Wahlkampf, ganz groß, Landratswahlkampf, ich weiß es nicht, Landrat, irgendwas mit Landrat in Meißen, ganz groß, mit Hüpfburg und Bällebad und Traritrara. Hast du jetzt eigentlich noch die Matten dafür bekommen? Jo, habe ich bekommen, aber noch nie abgeholt, es wird keine Rechnung geben, sie werden 59 Euro kosten. Mittwoch ist Abholtermin. Ja, ich weiß nicht, wie wir das dann machen. Über irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Überleg dir mal was. Sie werden nichts kosten, aber es wird eine Rechnung geben. Du bist so genial. Die BRN beißt sich mit dem letzten Chemnitz-Termin übrigens. Ja, das stimmt. Das ist schlecht. Muss sich eben jeder einen Tag aussuchen. Pio sagt nö, wir waren Erster. Die anderen haben im Bürgermeisterwahlkampf. Nee, die brauchen das am 21. schon. Ja, da muss das ja irgendjemand wieder samstags abends spät abbauen und sonntags früh nach Dresden karren. Und dafür brauchst du wieder irgendwie einen Anhänger oder keine Ahnung. Das kriegen wir doch wieder nicht organisiert ohne Riesenaufwand. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es mir sehr wichtig ist, dass Frau Stange hier Bürgermeisterin im zweiten Wahlgang wird. Erstmal gucken, ob es überhaupt einen zweiten Wahlgang gibt, denn das überhaupt notwendig wird. Ich gebe dir jetzt mal einen persönlichen Rat. Setz dich mit Pio auseinander. Also ich habe nachgeguckt und der Kleinkunst- und Eventmarkt am Brühl ist nur am 20. Juni und gar nicht am 21. Der Baumwollbaum ist für beide Tage angekündigt, dachte ich. Also steht so auf den Plakaten. Auf der Website steht nur ein Tag. Baumwollbaum.de. Piro sagt, es zählt, was im Kalender steht. Macht das unter euch aus. Anro, wem gehört das Bällebad nochmal? Kannst du nochmal gucken in der Inventarliste? Dem Landesverband, der hat es bezahlt. Moment, die Bälle gehören dem Landesverband, ja. Der Rest ist eine Leihgabe. Ach ja, und die Deko gehört dem Landesverband. Also die Balmen und so weiter, das aufblasbare Zeug. Alles andere ist eine Leihgabe. Echt? Haben wir nur die Bälle gekauft damals? Ja. Und ich freue mich schon auf die Nachfrage des Wirtschaftsprüfers, was wir mit 30.000 Bällen wollen. Oder so. Scheiße, das war mir gar nicht bewusst. Hier, da gibt es sicher eine sinnvolle Lösung, Michmo, aber klär das doch mit Piro direkt mal die Tage. Ja, das mache ich auch. Und wie gesagt, wenn es keine, also am 6. Juni wird sich das eh entscheiden, wenn es keine Nachwahl gibt, ist so alles nie ganz so wichtig. Wäre halt nur ein großes Ding für die eventuell anstehende Nachwahl. Aber egal, gleich mit dir. Danke nochmal für den Hinweis mit dem. Wartet mal, ist das Bällebad von weg woanders? Meißen, dann drei Termine in Chemnitz und dann hätte es eigentlich am Sonntag am besten wieder nach Dresden kommen sollen. Wie viele Farben haben wir? Fahrten. Na, von den Bällen. Ich glaube drei oder vier. Ja, ich glaube auch so die Dreher. Das ist doch ganz einfach. Einer aus Chemnitz, einer aus Dresden, sortiert die Bälle in Meißen ein und wer schneller fertig ist mit seinen Farben, der bekommt's. Da wir in Chemnitz, wir haben da Übungen mit Bälle nach Farbe sortieren. Sehr schön, ja. Ja. Gut, wir wollten das hier an der Stelle abschließen und dann später ausdiskutieren im privaten Teil. Gibt es noch irgendwas Sonstiges, was sonst noch heute mit rein muss, was wir noch besprechen wollten? Ich gucke kurz nochmal an meine Mail, während ihr nochmal überlegt. Also von meiner Seite wird es hier nichts mehr geben. Wenn ihr auch nichts mehr habt, dann hätten wir es jetzt 22.06 Uhr. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, ob direkt oder indirekt. Und wir beenden hiermit den öffentlichen Teil und ich beende die Aufzeichnung. Einen wunderschönen Abend euch allen. Tschüss.